Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, kurz nach 1. Wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen die Sendung mit einer, wie immer, am Freitag, mit einer freien Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Dirk. Dirk ist 40. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Dirk. Um was geht's bei dir? Und zwar war gestern mein schönster Tag nach mindestens über 7 Jahren. Ach, sag bloß, nach 7 Jahren? Nach über 7 Jahren. Und zwar hatte ich nach über 7 Jahren das erste Mal wieder Sex mit einer Frau gehabt. Nein. Also 7 Jahre enthaltsam gelebt? Oder hattest du zwischenzeitlich Sex mit einem Mann? Nein. Kleiner Scherz am Rande. Nein, also 7 Jahre... Kein Sex mit einer Frau und seit 7 Jahren zum ersten Mal. Wer war die Glückliche? Es war eine Prostituierte, aber egal. Egal. Ja, okay. Ja. Und zwar, ich habe mir das immer, also Jahre schon gewünscht, wieder mal, Mensch, mal wieder mit einer Frau. mal irgendwie. Aber ich bin schüchtern und da hast du dir gedacht, jetzt gehe ich mal zu einer Prostituierten, ehe ich alt und grau werde und nichts mehr passiert. Ich hab mir das schon ewig überlegt. Gestern mal, ich war in Deutschland noch nie irgendwie im Bordell oder so gewesen. Ne? Ach so, das war. Geschweige denn privat jetzt noch in so einer Wohnung oder so. Ne? Ach so. Und da bin ich nur gestern durchs Internet gesurft. Ich habe immer mal so einschlägige Seiten angeguckt. Ne? Ja, ja. Und gestern habe ich eben eine Seite gefunden, nennt sich Sex in Leipzig und so. Und da kann man halt chatten mit den, man sieht im Prinzip auf der rechten Seite eine Leiste. Ja. Da stehen die ganzen Mädels drauf. Ja, ja. Und unten, also da drunter steht dann, also man wird sozusagen registriert als Gast. Ja. Gastnummer 600 und bla bla bla. Und, ne? Und so habt ihr euch dann kennengelernt und auch verabredet dann? Ja, wir sind dann erstmal in Privatchat gegangen, also 1:1. Und habe ich erst einmal, weil ich kenne mich nur gar nicht aus. Ne? Ich habe gefragt, wie läuft das alles ab und so, wenn ich jetzt gar nicht zu dir komme und wie wird das dann abgehen und so. Ja. Na, hat sie halt geschrieben, na ja, also wir unterhalten uns erstmal nicht und so. Und wie lange dauerte denn die Unterhaltung per Chat? Eine Stunde? Eine halbe Stunde? 10 Minuten? Nein, eine halbe Stunde. Haben wir halbe Stunde. Achso, und dann hat sie dir gesagt, wohin du kommen sollst? Die hat dann, ich wollte wissen, wie alt sie ist und ob sie schlank ist, habe ich geschrieben. Ja. Ne? Und würde ich auch gerne wissen, wie alt sie war und ob sie schlank ist. Ja, und es war 42 und ich sage, beziehungsweise ich habe geschrieben, das Alter passt ja schon mal und ich sage, Figur und ein bisschen schlank. Sagte, nein, frauliche Figur, ne? Fraulich, so gut. Und da gibt's Bilder in den Chat auch, kann man reinklicken, also da stehen die ganzen Models drauf, also ja, Models. Und die hat sie gleich gefallen? Ich habe dann mal reingeklickt, wo ich dann beendet hatte mit ihr den Chat. Ich habe geschrieben, vielleicht stehen wir uns heute noch. Ja. Und dann habe ich erstmal auf das Bild geklickt, habe mir das mal angeguckt und da dachte ich, Mensch, die sieht aus wie deine Ex-Freundin. Ach so. Rote Haare. Dirk, wie spannend. Und dann bist du da hingefahren. Und ja, das war eine. Nee, ich hab vorher nochmal angerufen bei ihr. Ja. Also da steht das sozusagen bei den Bildern steht dann noch die Telefonnummer. Dazu. Okay, und dann habt ihr es abgesprochen, dass du kommen wirst. Und hab gesagt, ich komme. So. Ja, sie war ganz überrascht, sie hat gar nicht damit gerechnet. Und irgendwie. Das war in einer Privatwohnung? Das war in einer Privatwohnung gewesen. Und wie war's denn dann? Ich habe eine Rose vorher noch gekauft. Was ist? Eine Rose? Eine Rose. Ist ja auch unüblich eigentlich, aber ich mache das halt. Ne? Und ich dachte... Wurde der Preis denn vorher abgesprochen, schon telefonisch? Ich habe sie am Telefon mal gefragt, weil sie sagte, du weißt schon, wo du hier gelandet bist. Ich sage, klar. Und okay. Wurde der Preis abgesprochen? Na, mit dem Preis, ich habe gefragt, wie sind denn so die Preislagen, ja, und so. Ja. Und da sagte mir, ja, halbe Stunde, 50 Euro, 100 Euro, eine Stunde. Und wie viel hast du gebucht? Ich bin erstmal hingefahren. Erstmal hingegangen. Okay, du bist hingefahren, aufgeregt, 7 Jahre keine Frau gehabt. Du hast eine Rose gekauft, hast da geklingelt, ja, und dann bist du in die Wohnung gekommen und da war nur sie, sonst niemand sonst. Nee, das sind die Wohnung, die sie wohnt selber auch nicht dort. Sie tut das sozusagen, also die Wohnung wird, das eine Vermieterin sozusagen. Also, das sind, okay, sind zwei ganz große Zimmer. Und okay, das eine, jedes Zimmer sozusagen so aufgemacht mit diesen, okay, diesen Schwarzlicht. Die Zimmereinrichtung, ich will gar nicht die Zimmereinrichtung wissen, ich will wissen, wie es war. Wie war es denn? Wir haben uns erstmal unterhalten. Ja. Du sollst mir sagen, wie es war. War es richtig super geil? Oder war es irgendwie. Es war, man kann sich das gar nicht vorstellen, irgendwie, wie schön das ist, seit 7 Jahren mal wieder sich in anderen Körper, ja, sich an einen anderen Körper, ja, zu schmiegen, die Haut zu spüren. Ich verstehe. Sag mal, unter uns beiden Männern, jetzt ganz unter uns, wie lange hat es gedauert, bis du gekommen bist? Das war natürlich nicht. Was? Das hat natürlich nicht lang gedauert, kannst du dir bestimmt vorstellen. 5 Minuten? 5 Minuten? 10 Minuten hat es gedauert. Und dann bist du nach den 10 Minuten wieder nach Hause gegangen? Nee. Dann haben wir nebeneinander gelegen und haben gekuschelt. Naja, so. Das ist ja süß. Ihr habt dann gekuschelt danach? Uns gestreichelt und so und unterhalten und irgendwie hat die Chemie auch total gestimmt. Wie lange habt ihr denn gekuschelt dann noch? Das war sogar lange. Ich war 1,5 Stunden insgesamt. Ach. Und bist selig nach Hause gesegelt. Und ich bin selig nach Hause gesegelt. Und ich höre heute noch die Seligkeiten an der Stimme. Ja, ich habe auch gestern, das war auch, ich dachte, das muss ich jetzt irgendeinem erzählen. Ja, also, habe mich angerufen, da bin ich auch noch durchgekommen bei dir. Ja. Und leider war auch die Sendezeit dann schon rum, bin ich halt nicht mehr dran gekommen. Ja, gut, aber. Sag mal, wenn das jetzt so toll war mit der Prostituierten und ihr habt auch noch schön gekuschelt, was man ja auch nicht so immer hört, wenn man bei einer Prostituierten war oder wenn Leute da hingehen. Gehst du da nochmal hin? Wahrscheinlich ja. Ich habe da gestern noch eine SMS geschrieben, wo ich dann zu Hause war. Ja. Habe ich dann noch eine SMS geschrieben, dass ich das total schön fand und, ja, und dass ich finde, dass sie eben auch einen guten Charakter und alles hat. Das stimmt ja auch. Ja. Ich kann Leute einschätzen, weißt du. Also 10 Minuten knallharter Sex und dann über eine Stunde gekuschelt. Wie viel hat das gekostet? Ich habe 100 Euro bezahlt. 100 Euro, ja. Mhm. Naja, kann man sich auch nicht jede Woche leisten. Naja, aber nach 7 Jahren. Ja, hat man's verdient, hast du recht. Hast du wirklich recht. Ich gehe so gut wie nie weg oder so. Oder ich sitze im Prinzip jetzt, also ich habe jetzt 3 Jahre eine klinische Scheißzeit, wo irgendwie. Ja. Weil ich hatte einen Hirntumor gehabt vor 3 Jahren und so. Dann hast du aber eine harte Zeit hinter dir. Das zieht sich hin. Hallo? Das zieht sich das hin, ja. Bist du denn gesundheitlich wieder richtig fit? Naja, ich bin immer noch zu Hause, ich darf nicht arbeiten gehen, das ist ja eigentlich das Schlimme. Ist denn der Gehirntumor operiert worden? Das war zum Glück, sage ich mal, ein gutartiger Tumor, aber trotzdem ist es ja nicht ohne irgendwie. Nee. Und die haben aber, ich sag mal, die rechte Temporallappen, also die rechte Hirnhälfte, dieser Lappen, ne, haben sie die Hälfte auch entfernt, also nicht bloß den Tumor, weil das hätte wahrscheinlich sonst gestreut, wenn da aufgegangen wäre. Das versetzt einem natürlich schon einen Schlag, ne, so eine Diagnose. Mhm. Umso schöner dieses Erlebnis für dich. Genau. Ich beglückwünsche dich. dir dazu. Super, super schön. Das kann sich wahrscheinlich gar kein anderer vorstellen. Aber für mich war das ein. Ich hab den Körper aufgesogen von der Frau. Also. Also, Dirk, ich gönn's dir von Herzen und ja, vielleicht kannst du ja auch mal versuchen, auf anderem Wege noch eine Frau kennenzulernen. Ja, könnte noch länger. Da ist das Kuscheln ein bisschen billiger als 100 Euro. Ja, aber bei mir klappt's eben nicht. Ich weiß nicht warum. Ich bin kein hässlicher Mensch jetzt. Ja, und bist doch ein offener Typ, so wie du mit mir sprichst. Ja, du sagst ein bisschen schüchtern, aber hier bei mir bist du nicht schüchtern. Nö. Warum? Ich guck dich jeden Tag, fast jeden Tag. Und ich meine, Dirk, es hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast und ich freue mich sehr für dich, für dein tolles Erlebnis gestern. Und schicke schöne Grüße in das schöne Leipzig. Ja, mache ich. Da wohnst du, ich ne? Ich habe mich auch gefreut, mit dir zu sprechen. Tschüss. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer für euch und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Bitte eure Telefonnummer mit reinschreiben und ein paar Sätze zu eurem Thema und dann werdet ihr gegebenenfalls so schnell wie möglich zurückgerufen. Hier ist Monika und Monika ist 49. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Monika. Um was geht's? Bei mir geht es um einen Trauerfall und zwar ist mein Mann, meine große Liebe, gestorben an Weihnachten vor einem Jahr. Und ich falle immer tiefer in ein Loch, anstatt dass ich jetzt so langsam wieder da rauskomme. Also es ist über ein Jahr jetzt her. Ja, genau. War ein Heiligabend, genau. Ein Heiligabend. Schlimmes Datum. Ja, das kam noch dazu. Wir waren also gerade uns am Fertigmachen und wollten unsere Gaststätte aufmachen, weil wir an Heiligabend immer so einen Treff hatten mit jungen Leuten. Und es war alles in Ordnung. Und dann sagte er zu mir, so, wir trinken noch eine Tasse Kaffee und dann fahren wir hoch um 2:30 und dann kam ich runter und ging ins also in die Küche und machte mir was zu trinken und dachte, ich höre gar nichts im Badezimmer, weil ich muss dazu sagen, mein Mann hatte Kehlkopfkrebs und hatte also einen Luftröhrenschnitt, also ich hörte ihn auch immer atmen und also das war ganz normal und also auch überhaupt nichts im Badezimmer und dann ging ich an die Tür und ich weiß auch nicht, ich habe gedacht, wenn du jetzt die Tür aufmachst und dann ist was Schlimmes und so war es. Da lag er da. Es waren also circa 20 Minuten, nachdem ich mich fertig gemacht hatte. Aha. Was war denn geschehen? Hat er einen Herzschlag? Ja, und da lebt er schon immer. Also er ist nicht an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben, sondern an einem Herzversagen. Nee, das hatten wir überstanden. Das war lediglich nur noch der Luftröhrenschnitt, wo ihn ein bisschen also beeinträchtigt hat. Und dann muss ich auch sagen, also es war so ein ganz eitler, toller Mann und ja, das macht ihn sehr zu schaffen. Und in Koblenz im Bundeswehrkrankenhaus wurde er immer wieder operiert, also die wollten das wieder zurücklegen und das war sein großes erklärtes Ziel. Ach so, das heißt, der Krebs war sozusagen besiegt und dann kam das Herz dazwischen. Genau. Als du ihn dann gefunden hast, war er da schon, war er da schon verstorben? Also ich sag mal, ich sage, er hat nicht mehr geatmet. Was hast du denn in der Situation? Da ist man doch wahrscheinlich komplett gelähmt vor Panik. Was hast du da gemacht? Ich habe funktioniert wie immer. Ich habe also, ich habe zuerst den Notarzt gerufen, und dann meiner Tochter angerufen und meiner Mutter hinterher. Was ich also in meinem ganzen Leben immer gemacht habe, wenn was war. Ja. Und ich weiß noch, dass die alle drei, also Notarzt, Tochter mit Mann und Mutter. Wir wohnen nicht weit auseinander, die kamen also alle drei zusammen und noch ein Freund von ihm, wo im Bundeswehrkrankenhaus arbeitet, wo zufällig auch an Heiligabend dann zu Hause war, wo auch zu uns in die Gaststätte kommen wollte. Die waren dann alle bei euch? Die waren alle da und ich weiß noch, dann haben sie ihn aus dem Badezimmer rausgeholt. Also das war so schrecklich und dann höre ich immer noch die Geräusche auf dem Parkett, also klack, klack, klack und so weiter. Also mir war relativ schnell klar, dass er tot ist. Hat denn der Notarzt in der Wohnung den Tod festgestellt? Ja. Ist er dann noch in ein Krankenhaus noch? Nein. Blieb er dann zunächst in der Wohnung? Ja, zunächst. Und dann habe ich gesagt, nee, er legt mich hoch nach oben ins Schlafzimmer rein und dann konnte ich mich auch noch ein bisschen verabschieden, aber. Wie lange blieb er denn dann noch in der Wohnung? 3 Stunden. Ja, dann hast du einen Bestatter bestellt. Ja, genau. Ja. Diese 3 Stunden, da waren dann Leute bei dir in der Wohnung. Ja, es waren Leute, also meine Tochter und der Freund von meinem Mann und. Genau. Das heißt, alleine warst du dann nicht mehr? Nein, ich war nicht alleine. Mhm. Aber ich kann dir davon also nichts mehr sagen. Nee, das steht mal so unterm Schock. Ja, genau. Wie alt ist dein Mann geworden, Monika? 66. Und wie lange wart ihr verheiratet? Wir waren verheiratet 8 Jahre, aber waren 25 Jahre zusammen. Ach, 25. Also ich lernte ihn kennen, ich war 23 und er 41 und das war also, das war ja die Liebe meines Lebens. Habt ihr gemeinsame Kinder? Nein. Nein. Mhm. Er hat einen Sohn, der ist 5 Jahre jünger wie ich und ich habe eine Tochter. Mhm. Die hat er auch mit großgezogen, ja. Das ist natürlich eine große Aussage, wenn man sagt, das war die Liebe meines Lebens. Ja. Und wenn man die Liebe seines Lebens so abrupt verliert, ist das natürlich ein Horror ohnegleichen. So ist es. Und ich bin immer eigentlich, entschuldige jetzt. Mhm. Also ich bin immer so die Starke. Mhm. Und jeder meint doch, es geht mir gut, aber es geht mir halt nicht gut. Mhm. Dieses ganze Jahr, was vergangen ist, über ein Jahr, hast du verschiedene Trauerphasen gehabt? Ja. Wo du... Das erste halbe Jahr habe ich die Gaststätte weitergemacht und habe einfach so getan, als würde ich das alles schaffen. Ach, das hatte ich gerade nicht richtig verstanden. Das ist eure eigene Gaststätte. Ja, ja, das war unsere Gaststätte. Ach so. Unsere eigene. Und dann habe ich so getan, als würde ich das alles meistern. Mhm. Ja, und dann, und was ist dann passiert? Dann habe ich da nachgelassen. Also ich habe aufgehört mit der Gaststätte und bin ich zu Hause. Mhm. Ja, und dann vergrabe ich mich die meiste Zeit. Das heißt, du hast dich sehr zurückgezogen von den Menschen? Mhm. Auch von deinen nahen Leuten? Ja. Am liebsten ist es mir, wenn ich niemanden sehe. Gehst du oft zum Grab? Ja. Sprichst du mit ihm am Grab? Ja, ich spreche auch mit ihm zu Hause. Auch zu Hause? Ja. Ist ja überall. Wem hast du denn überhaupt so in der letzten Zeit, sagen wir mal so das letzte halbe Jahr, wem hast du von deiner so tiefen Traurigkeit erzählt? Ach, eigentlich, also ich tue die meiste Zeit so, als wenn alles so, also wenn ich, als wenn ich es geschafft hätte. Und so tust du? Ja, so mache ich. Das heißt, du hast überhaupt niemandem mehr erzählt? Nee, eigentlich das Schlimme nicht, nee. Auch deiner Tochter nicht? Nee, ich will die auch nicht belasten, weil es ihr selbst so schlecht geht. Warum geht es ihr selbst so schlecht? Ja, sie hat auch den Mann verehrt und das war einfach der Fels in der Brandung. Das war, ja. Aber weißt du, das ist schon, glaube ich, ein grundlegender Fehler, dass man aus Rücksicht darauf, dass es zum Beispiel jetzt in deinem Falle der Tochter auch schlecht geht, weil sie trauert, die eigene Trauer zurückhält. Ja, das mag ich. Was meinst du, wie gut es euch, glaube ich, täte, wenn ihr beiden euch euer Herz ausschütten würdet? Ihr würdet weinen zusammen, aber das wäre sehr gut und sehr richtig. Ja, machen wir auch schon mal. Aber eigentlich, also mir viel zu selten. Mhm. Ja. Hast du das Gefühl, dass so im Laufe dieses Jahres es sogar noch schlimmer geworden ist mit der Trauer? Ja. Ja. Also du sitzt richtig regelrecht im Gefängnis der Trauer. Ja, so ist es. Du kannst kaum mehr atmen und... Nee, das erdrückt mich. Da muss jetzt was geschehen. Da muss was geschehen. Ich bin auf keinem guten Weg. Weißt du, Monika, natürlich ist das völlig nachvollziehbar, wenn du sagst, das ist deine größte Liebe gewesen und dass einen das umhaut, dass einen das existenziell umschlägt. Das ich denke dann immer, mein Gott, anderen Leuten passiert das und das und das. Mhm. Das hat er auch nicht gewollt. Hat mich so hängen lassen. Bitte? Das hätte er auch nicht gewollt, dass ich jetzt zurechtkomme oder mich so hängen lasse, aber ich krieg einfach die Kurve nicht. Ich glaube ja, dass auch zum tiefsten Trauerprozess gehören muss, dass man irgendwann loslassen kann. Ja. Und das kannst du noch überhaupt nicht. Nee. Ich würde vorschlagen, Monika, dass du, da du ja so dich im Kreis drehst mit deinem Leben und den eigenen Gefühlen, dass du musst nach außen gehen, du musst da rausbrechen. Ja, ja. Du musst es tun und wir würden dich gerne jetzt gleich darüber beraten. Entweder in Form eines Therapeuten oder in Form einer Trauergruppe. Wäre das was für dich? Ja, ich habe halt schon mal dran gedacht oder überlegt und dann bin ich wirklich so ein Typ, wo am liebsten gar nicht darüber redet. Aber das ist genau der Fehler. Ja, wahrscheinlich schon. Allein die Tatsache, dass du hier heute Abend angerufen hast, ja, zeigt mir ja, das wie... Das ist mir auch nicht leicht gefallen. Das glaube ich. Aber letztendlich zeigt es mir auch, was für ein großer Drang dahinter steckt. Und was für eine Not auch dahinter steckt, endlich zu sprechen. Ich schlafe ja schon anderthalb Jahre, also die ganzen Jahre mit. Also das ganze Jahr, Entschuldigung. Wenn du alleine so zu Hause bist, weinst du auch oft? Ja. Ja. Hm. Hast du seine Sachen in der Wohnung noch? Zum Teil. Also ich gehe schon mal an den Schrank und wühle in seinen Sachen, ja. Also ich habe schon einiges jetzt sortiert und gemacht, aber ich habe noch viele Sachen von ihm, ja. Gibt es sicher auch so Strategien, dass man... Sicher, das macht jeder auch anders. Aber ja, gibt es auch Strategien, dass man sagt, irgendwann muss man sich auch von den Sachen trennen der geliebten Person, wenn man es also überhaupt nicht schafft, loszulassen. Ja, dass man ich zumindest verstehe aber selbst nicht, warum ich das nicht schaffe. Weil ich bin wirklich normalerweise, ich war immer die Starke. Mhm. Und jetzt ist alles ja, weg. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich auch nicht gut gewesen, dass du immer die Starke warst. Und es fällt dir wahrscheinlich auch sehr schwer, jetzt mal den anderen gegenüber zu sagen, Mensch, ich kann nicht mehr. Ich bin völlig fertig mit Nerven und ich brauche vielleicht auch Hilfe. Monika, ja. Jetzt rufen wir dich gleich an. Das heißt, ja. Magdalena, meine Psychologin. Ja. Und dann bekommst du eine Beratung in Sachen Therapie und Trauerberatung. Irgendwas ja. muss geschehen, damit du aus dem Kreislauf rauskommst. Ja, super. Ja. Danke dir trotzdem für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Schon mal gut getan. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass es dann auch weiter bergauf geht. Ja. Alles Gute, Monika. Wir ja, melden uns gleich. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Hier ist Sabrina, die ist 29. Hallo, Sabrina. Ja, hallo, Domian. Sabrina. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Um was geht's denn? Es geht um meine zwei Kinder. Also ich habe eigentlich drei Kinder, aber zwei von denen machen mir Sorgen. Wie alt sind die beiden? Mein Sohn, der ist jetzt, der wird jetzt 9 und meine Tochter ist 2. Und warum machen die beiden dir, die sind ja sehr weit altersmäßig auseinander, ja, warum genau. machen die dir die Sorgen? Da war mal damals so ein Vorfall mit meinem Sohn, da hat er mit einem Nachbarskind sich seine Geschlechtsorgane angeguckt, also die sich gegenseitig. Da habe ich gedacht, das wäre eine einmalige Sache. Jetzt kam ich heute vom Einkaufen zurück zu meiner Schwägerin und die sagte mir, dass meine Tochter wohl mit ihren Puppen komisch gespielt hat. Also sie hat Barbies gespielt unten bei meiner Schwägerin und hat wohl den Barbie-Mann hingelegt und die Barbie-Frau hat sie den Rock dann hochgezogen und die dann auf die Barbie-Mann gesetzt. Und da sagte, meine Schwägerin fragte dann, was sie da jetzt macht und woher sie das hat. Und da meinte meine Tochter wohl so, Nico macht bei mir. Und das hat mich dann doch ein bisschen schockiert. Ja, und hast ja, du mit und jetzt Nico, weiß ich halt nicht, was mache ich jetzt? Hast du mit Nico gesprochen? Nee, gar nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, was ich, wie ich drauf reagieren soll. Weil ich denke mal, er wird eh abstreiten, dass er nichts macht oder so. Ja, aber der erste Schritt wäre doch mal, dass man das mal einfach, der Junge ist 9 Jahre alt. Genau. Dass man ihn mal fragt und sagt, hier, ja. Ich meine, er ist ja selbst ein Kind. Ja. Wir wollen mal hoffen, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Das ist noch einzuordnen, ist im Bereich der kindlichen Neugier und kindlicher Spielerei. Genau. Ich meine, mit ihm kannst du doch schon klar reden und fragst ihn und erklärst ihm. Ja, das war ja auch meine erste Idee. Ich nehme mir mal zur Seite und quatsch mal mit ihm, was da jetzt dran ist. Ja, klar. Meinem Schwäger meinte erst mal so die Kinder dann beobachten, aber sowas kann man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Weil wenn man dann vielleicht nicht aufpasst, passiert da irgendwann vielleicht mehr oder so. Ja, genau. Also das wäre jetzt meine allererste Reaktion, mit dem Jungen zu reden. Genau. Ihm das zu erzählen, was die Kleine gesagt hat. Und vielleicht generell mal ein bisschen mit ihm über Dinge der Aufklärung zu reden. Ja, ja. Das habe ich mir auch so erst vorgestellt. Nur ich wusste jetzt nicht, wen fragt man jetzt zuerst? Und dann bin ich dann halt auf dich gekommen, weil ich guck dich halt auch regelmäßig und da habe ich mir gedacht, frage ich erst dich. Weißt du, ich bin kein Fachmann in Sachen Kinder, aber ich glaube, das ist eine gesunde, natürliche, normale Reaktion, dass man, ohne den Jungen gleich zu beschimpfen, einfach mit ihm mal sachlich redet. Genau. Und dann hast du man gleich... Man will ja auch nichts Böses, von nein, daher. Nein, er hat es ja auch nicht böse gemeint, wenn da irgendwas vorgefallen ist. Ja. Alle haben, oder ganz viele haben ja in ihrer Kindheit auch irgendwie so Doktorspiele gemacht oder weiß ich was, wo genau, man dann neugierig war und geguckt hat. Das finde ich alles noch im Rahmen des Normalen. Red mit ihm normal, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Und ich glaube, dass man das dann einrenken kann wieder. Ja, das hoffe ich doch. Ja. Nur ich habe mir jetzt halt große Sorgen gemacht, weil ich nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Ja. Deshalb. Also morgen nimmst du ihn dir mal so zur Brust, aber ohne streng zu sein. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Hast mir schon super weitergebracht. Ja, sehr gerne. Also das ist halt so meine persönliche Meinung dazu. Ja. Ich hoffe, es geht alles gut und es klappt. Ja, das hoffe ich auch. Sabrina, alles Liebe. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Das war aber ein kurzes Gespräch mit Sabrina. Aber alles war gesagt. Philipp, 38, guten Morgen. Morgen, Jürgen. Philipp, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's eigentlich noch um das Thema von gestern. Ja. Das da war jung und vom Schicksal getroffen. Vorgestern, ja, genau. Mhm. Und wie gesagt, ich bin 38. Ja. Und bin vor 11 Jahren, wenn man so will, vom Schicksal getroffen worden. Was war das? Weil ich da mehr oder weniger von heute auf morgen mein normales und das Arbeitsleben abbrechen musste, weil ich an die Dialyse musste. Oh. Vor 11 Jahren. Vor 11 Jahren. Quasi von heute auf morgen. Ja, also ich sag mal so, ich habe einen Zwillingsbruder, der ist ein halbes Jahr vor mir an die Dialyse gekommen und der hatte die Anzeichen, der hatte von den Anzeichen her genau das gleiche wie ich und ich konnte eigentlich schon erahnen, dass mich das auch ereilt. Was waren das für Anzeichen? Hauptsächlich ist das starke Übelkeit, sag ich mal, Brechreiz, vor allen Dingen wahnsinnig viel Wasser im Körper und relativ starker Bluthochdruck. Ah ja. So, und das merkt man dann irgendwann so stark, dass man einfach nicht mehr anders kann, als zum Arzt zu gehen, um diese Vergiftungserscheinungen dann zu behandeln. Mhm. Und dann hat er gleich gesagt, das geht nicht anders, die Niere oder die Nieren arbeiten nicht mehr richtig. Ja, also die haben erstmal Ultraschall gemacht, Blutdruck gemessen, die ganzen Nierenwerte gemacht. Ja. Und da kam mehr oder weniger eine Katastrophe nach der anderen raus. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die Blutdruckwerte was sagen, aber meiner war zum Beispiel 250 zu 140. Oh ja, das sagt mir was, das ist natürlich heftig. Das ist ganz heftig. Das ist ganz heftig für so einen jungen Mann, natürlich. Aber dann habe ich, die anderen Nierenwerte waren auch saumäßig schlecht, sag ich mal. Mhm. So, dass der Arzt dann zu mir sagte, also es bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich jetzt einen Katheter legen zu lassen im Hals und dann sofort in die Dialyse zu gehen. Ein Katheter am Hals zu legen? Ja, was ist das? Den kriegt man so lange gelegt, bis man einen sogenannten Shunt am Arm gelegt, weiß nicht, ob den das kenne ich, ja, das ist so, damit man das einführen kann, genau. Ne? Das Röhrchen einführen kann am Arm. Und was ist das am Hals? Das kenne ich nicht. Nee, das ist jetzt kein Röhrchen, nicht unbedingt der Shunt, das sind eigentlich eine Vene und Arterie, die zusammengelegt werden in einer kurzen OP, damit da ein großes Gefäß raus entsteht, wo man dann eine Nadel als Arterie und eine als Vene reinschieben kann. Ich hab's falsch gesagt, ja, du hast recht. Wodurch das Blut reingeht und aus der Vene geht's wieder Arterie wieder raus. Mhm. Ja, und was ist das mit dem Röhrchen am Hals? Das war eben zuerst dieser Katheter, weil dieser Shunt am Arm, der gelegt werden muss, der muss erst ausreifen, bis man den punktieren kann. Mhm. Da muss man Übungen machen mit Softbällen in den Händen und so, damit er sich stärkt und damit sich die Gefäße ausbilden. Mhm. Das dauert so seine Zeit, bis man den punktieren kann. So lange muss man den Katheter benutzen dafür. Aha, verstehe. So, und dann ging das los. Dann ging die Tortur los. Dann ging die Tortur los, ja. Wie oft in der Woche musst du dorthin? Dreimal die Woche, jeweils mindestens 5 Stunden. Mindestens 5 Stunden? Ja, mit allem drum und dran, sag ich mal, sogar 5,5 bis 6. Mhm. Ja. Gibt es zu dieser, gab es da daraus Folgen noch andere Erkrankungen, die das mit sich geführt haben? Ja, das Problem ist halt, dass die Dialysepatienten auf Dauer immer irgendwelche Begleiterkrankungen entwickeln, gerade wenn man länger an der Dialyse ist. Genau, ja. Weil das eben sehr stark auf das Herz-Kreislauf-System geht und weil durch die mangelnde Entgiftung des Körpers, sag ich mal, auch Nervenschädigungen entstehen und der Allgemeinzustand sich einfach verschlechtert. Hast du das auch? Gibt es solche Begleiterkrankungen bei dir? Also ich habe bis jetzt noch in dem Sinne Glück gehabt, kann ich nur sagen. Also bis jetzt habe ich noch keine großartige Begleiterkrankung. Ja. Ich habe auch zum Glück mittlerweile meinen Blutdruck im Griff, schon seit ein paar Jahren, seit 4, 5 Jahren jetzt. Mhm. der am Anfang so hoch war, musste man den erstmal einstellen, mir erstmal das ganze Wasser aus dem Körper rausziehen. Mhm. Und dann bin ich jetzt eigentlich recht gut von den Ärzten eingestellt worden, sodass das gut behandelbar ist. Ja, wenn du bei dieser Dialyse bist, was passiert da? Das gesamte Blut wird ausgetauscht und gewaschen. Genau. Also wie gesagt, da gibt es eine Vene und eine Arterie. Aus der Arterie wird das Blut herausgesaugt, läuft durch die Maschine, durch einen Filter. Mhm. Da wird das von den Giftstoffen gereinigt und läuft dann über das gesäuberte Blut läuft über die Vene zurück wieder in den Körper hinein. Wird sonst irgendwas noch gemacht medizinisch? Ja, man wird da halt betreut in der Dialysepraxis und man bekommt da normalerweise alle Stunde den Blutdruck gemessen, damit man nicht nachher irgendwelche Kreislaufprobleme oder ähnliches bekommt. Wie ist denn das, wie ist dein Trinkverhalten? Wie viel kannst du so im normalen Leben tags am Tag trinken? Ja, das ist eigentlich das allergrößte Problem. Normalerweise, also wenn man sich strikt an alles hält, was so vorgegeben wird, bei dieser Erkrankung dürfte man eigentlich, ich sag mal, nicht mehr als einen Liter am Tag trinken. Ah ja. So, bei mir ist das auch deswegen so, weil ich eben halt seit 11 Jahren auch, ich habe so eine Nierenerkrankung, die nennt sich Schrumpfnierenerkrankung. Mhm. Und da habe ich, seit 11 Jahren habe ich null Urinausscheidung. Du hast null Urinausscheidung? Null. Ja. Du kannst nicht zur Toilette gehen? Nein. Aber wie machst du das dann? Ja, das ganze Wasser, was ich von der ersten bis zur nächsten Dialyse zu mir nehme, bleibt im Körper drin. Ach. Und muss bei der nächsten Dialyse rausgezogen werden. Per Katheter? Durch den Katheter oder eben durch den Shunt, bei mir jetzt durch den Shunt, weil ich ja schon länger einen Shunt habe. Ja. Und es ist halt so, dass je mehr Flüssigkeit man zu sich nimmt, also in Form von Getränken oder Speisen, in Speisen und Soßen, Joghurt sind ja auch, ist ja auch Flüssigkeit drin, umso mehr strengt einen die Dialyse an. Sag mal, um es medizinisch ein wenig zu verstehen, die Flüssigkeiten, die du nicht abführen kannst, sammeln die sich bei dir in der Blase oder im gesamten Körper? Nee, die sammeln sich im gesamten Körper. Die Blase, die funktioniert eigentlich in dem Sinne nicht mehr, weil die, so wie die Ärzte mir das mal beschrieben haben, irgendwann merken die, dass die Dialyse sozusagen die Aufgabe der Blase und der Nieren übernimmt, sodass sie dann auf stumm schalten. Ach so. Ja. Also da stelle ich mir dann aber wirklich ein sehr, sehr beschwerliches Leben, also sehr beschwerliches Leben vor, was du führst. Ja, es ist... Du musst ja auf alles achten und darfst nicht mal ein halbes Gläschen zu viel trinken, weil du Angst haben musst wahrscheinlich, dass es dann, ja, dann hat den Körper zu sehr belastet. Ja, also gerade die Flüssigkeit belastet den Körper natürlich sehr. Mhm. Und dann gibt es noch zwei andere Aspekte, die ganz wichtig sind. Einmal das Elektrolyt Kalium. Mhm. Wenn man davon zu viel im Blut hat, dann kann man, wenn man Pech hat, sich, wenn ich es mal so formulieren darf, verabschieden. Mhm. Das ist in bestimmten Lebensmitteln drin, wie zum Beispiel Bananen, Tomatenmark, Nüssen und Kartoffeln. Du musst also ganz genau darauf achten, was du zu dir nimmst. Eigentlich ja, aber ich bin, wie gesagt, da ich ja 38 bin und noch nicht so wahnsinnig viel vom Leben hatte, muss ich ehrlich zugeben, dass ich ja auch schon mal leicht über die Stränge schlage. Was heißt für dich dann leicht über die Stränge schlagen? Was machst du dann? Ja, das heißt zum Beispiel, dass ich mir dann eben doch zwischendurch mal auch mal Schokolade gönne oder oder vielleicht auch ganz selten mal eine Banane oder so. Man sagt ja, also ich sag mal, mit 4 Bananen hintereinander kann ich mich umbringen. Ach so. Weil wegen dem Kalium eben, ne? Ja. Oder mit einer großen Tüte Pistaziennüssen kann ich mich auch umbringen. Ja. Darfst du mal ein Gläschen Wein oder ein Gläschen Bier trinken? Das ist eigentlich völlig unproblematisch. Also da geht es nicht um die darum, dass da Alkohol drin ist. Es geht einfach nur um die Flüssigkeitsmenge. Mhm. Alles andere ist eigentlich vom Trinken her möglich. Also 38, hast du selbst gesagt. Seit elf Jahren hast du nun diese Erkrankung so, wie du sie gerade geschildert hast. Ja, genau. Das hat dein ganzes Leben wahrscheinlich radikal verändert. Ja, absolut, ja. Was hast du früher beruflich gemacht? Ich habe zuerst Abitur gemacht, dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Mhm. Und dann habe ich ein Semester Betriebswirtschaft studiert und dann noch 2 Jahre in der Entsorgungsbranche gearbeitet. Ja, ich gehe mir davon aus, dass du heute nicht mehr arbeiten kannst. Oder geht nee, das? Nee, leider nicht. Also ich habe bis 2005, 2006 ungefähr habe ich noch gearbeitet. Mhm. Und seitdem ist das deswegen nicht mehr möglich, weil wenn man dann von der Dialyse nach Hause kommt, dann ist man so platt. Mhm. Also ich sag das immer so, das muss man sich so vorstellen, dass wenn ein normaler Mensch wie du zum Beispiel in 3 Tagen Urin lässt, ja, und den sammeln würdest, diese Menge wird mir innerhalb von 5 Stunden rausgezogen. Mhm. Das heißt, der Körper fährt ja den Elektrolytehaushalt von 100 auf 0 in 5 Wahnsinn, Stunden. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und ich denke ja auch, dass wenn man das so lange bei sich trägt, das hat ja auch eine Folgewirkung auf dein Befinden. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, klar. Auf jeden Fall, also dann ich wohne auch unterm Dach, nach Dialyse dann die ganzen Treppen hochzulaufen, das ist auch nicht so ganz lustig. Kannst du das überhaupt oder muss man dich hochtragen? Nee, das geht schon. Das geht also schon. Ich sag mal so, ich bin zwar schon 11 Jahre an der Dialyse und andere, denen geht schon wesentlich schlechter, wenn sie 3 oder 4 Jahre an der Dialyse sind, aber ich mache auch noch relativ viel Sport, also Fitnesssport und Ausdauersport, um die Dialyse besser zu verkraften. Ach so, das kannst du machen. Also, ja, da habe ich mich vor 5, 6 Jahren dran gegeben. Ich war früher sowieso immer ein relativ sportlicher Typ und habe mich da vor 5, 6 Jahren an den Fitnesssport begeben und seitdem mache ich da so viel Cardio-Training und Krafttraining. Ach, das ist ja interessant. Dass ich die Dialysen dann auch wirklich besser verkrafte. Aber so kann man ja sicher sagen, dass das normale Leben ausgesprochen eingeschränkt ist. Beispielsweise, du kannst doch nicht in Urlaub fahren, oder? Ja, man kann in Urlaub fahren. Ich bin auch des Öfteren mit meiner Frau in Urlaub gefahren und zwar Ach ja, es gibt so Kliniken, die das anbieten. Ja, also. In jeder Uniklinik kann man das eigentlich machen. Mhm. Es gibt auch private Dialysezentren. Ich bin ja hier in unserem Ort auch in einem privaten Dialysezentrum. Mhm. Und nur im Ausland, da, ja, wie soll ich mal sagen, also da habe ich noch keine Erfahrung gemacht. Da bin ich noch nicht zur Dialyse gegangen. Aber also ein Sahara-Trip oder sowas wäre nicht möglich. Das wäre natürlich nicht. Alleine schon wahrscheinlich wegen den klimatischen Bedingungen genau. Nicht möglich. Du hast es gerade beiläufig gesagt, meine Frau. Das heißt, du lebst in einer Beziehung. Ja, das ist dann wiederum die Kehrseite der Medaille, wenn man es mal so formulieren will. Durch meine Erkrankung habe ich sozusagen meine Frau kennengelernt. Ach so, das ist ja mal eine gute Nachricht. Ja. Ich hatte jetzt die Sorge, durch meine Erkrankung habe ich meine Frau verloren. Nein, du hast sie kennengelernt. Ja, und zwar bin ich ins Krankenhaus gekommen und eben wegen dieser Niereninsuffizienz und dort behandelt worden. Mhm. Und am nächsten Morgen habe ich das erste Mal meine Frau gesehen, die war nämlich Krankenschwester da. Ach, guck mal. Das ist ja super. Ja. Das ist ja toll. Und ihr seid nach wie vor zusammen und glücklich. Ja, das sind eigentlich nur Bilderbuchromane, sag ich mal, in denen sowas passiert. Ja, aber manchmal ist das eben. Wir sind nach wie vor zusammen und doch sehr glücklich, denke ich. Ja. Und meine Frau wusste ja, dass was sie sozusagen auf sich nimmt, weil sie auch was sie sich einlässt, ne? Genau. Ja, ja. Und ich rechne das natürlich auch sehr hoch an, dass sie das alles auf sich nimmt. Philipp, die Rettung für dich wäre eine Transplantation. Ja, richtig. Mhm. Würde eine Niere reichen oder brauchst du 2? Nee, eine würde reichen. Mhm. Stehst du auf so einer Liste? Ja, da muss ich, wenn wir noch 1 Minute Zeit haben, da muss ich da ganz kurz nochmal ein ganz klein wenig ausholen. Es ist so, vor 11 Jahren, wie gesagt, mein Zwillingsbruder ist auch an der Dialyse und da ist bei dem eine Magenerkrankung diagnostiziert worden, wo sich so Pickel auf der Magenschleimhaut bilden, die platzen und der hätte verbluten können. Mhm. Infolgedessen haben die den Magen komplett entfernen müssen. Mhm. So, und bei mir wurde dann einen Monat später im Anfangsstadium das Gleiche entdeckt. Mhm. So, und dann wollten die mir auch den Magen rausnehmen. Mhm. Und ich habe dann gesagt, nee, ich mache das nicht so schnell, ich möchte mir erst noch mal eine andere Meinung einholen. Ja. Und habe das auch gemacht, bei mehreren Ärzten und bei der Uniklinik. Und da ist dann eben immer die Frage, solche Sachen, wie mit dem Magen, wie ich sie gerade beschrieben habe, das könnte eine Vorstufe von Krebs sein. Mhm. Und wenn das eine Vorstufe von Krebs ist, dann wird man nicht transplantiert. Ach so. Weil dann kriegt man ja diese Immunsuppressiva. Ich verstehe. So, und die fahren ja das Immunsystem runter, um die Abstoßungsreaktion zu mindern. Das heißt, du sitzt in einem Dilemma. So ist es. Kann man das sagen. Mhm. Ich da lebe ich schon Jahre drin und ich kämpfe immer mit mir selber. Mhm, verstehe. Was mache ich? Leben ohne Magen und mit Niere oder mit Magen und ohne Niere. Ja. Und ich sehe ja, wie das bei meinem Zwillingsbruder ist, ohne Magen, und der quält sich doch ziemlich, finde ich. Lieber Philipp, mir läuft ein bisschen die Zeit weg, ja. Aber das fand ich sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben, und wünsche dir von Herzen nur alles Gute. Ja, vielen Dank. Und ich wollte einfach auch nur noch mal allen Leuten Mut machen, dass Dialyse nicht gleich das Ende des Lebens ist. Ja, sehr nett von dir, sehr nett. Alles Gute wünsche ich dir, Philipp. Vielen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte. Sehr gerne, sehr gerne. Und viele Grüße an dein nettes Team. Mache ich, richtig aus. Tschüss. Danke dir, ciao. Tschüss. Und schon geht's weiter um 1 Uhr 39 und 30 Sekunden mit Nele. Und Nele ist 34. Guten Morgen, Nele. Ja, guten Morgen. Hallo, Nele. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist ein Wiedersehen nach 20 Jahren mit meiner ersten großen Liebe. Ja, das ist mein Thema. Nach 20 Jahren mit der ersten großen Liebe. Ja. Wie lange hat die große Liebe damals angehalten? 2,5 Jahre war das damals. Also auch nicht gut auseinandergegangen, weil er mich betrogen hat. Und Hast du dich von ihm getrennt damals? Ja, genau. Mhm. Und also, hast du ihn jetzt schon gesehen oder wird es... Nee, gar nicht. Also weder noch. Er hat länger gesucht im Internet und es hat halt irgendwie... Er hat dich gesucht. Er hat mich gesucht, richtig. Und per Zufall habe ich dann irgendwann mal geschaut und dann war eine Nachricht von 2008, ob ich dann diejenige bin. Mhm. So, und dann habe ich geantwortet. Also ganz ganz normal, normale Fragen, wie es einem geht und so weiter und so fort. Ja, und natürlich hätte ich nicht damit gerechnet, dass es dann jetzt so ein bisschen anders wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, habt ihr euch denn schon wieder getroffen? Nein. Nein, das möchte ich auch nicht. Und du sagst, es ist jetzt anders, als du es erwartet hast, oder? Ja, also ich dachte schon, so Kumpel halt, ne? Und man kennt sich von früher und so, wir sind ja beide in festen Beziehungen und Kinder und jeder geht seinen Weg und man hat sich auch nie gesehen. Und ich hätte natürlich nicht gedacht, dass er dann irgendwie Gefühle für mich hat, ne? Weil ich hatte das definitiv nicht, ne? Ach so, durch den E-Mail, ihr habt E-Mail-Kontakt. Richtig. Mhm. Kommt heraus, dass er noch Gefühle für dich hat. Ja. Ach so. Mhm. Ach so. Und das ist für dich kein Thema. Ja, mittlerweile schon, ne? Doch. Also, ja, sicher, klar. Ach so, ja, das ist natürlich. Aber du bist in einer Beziehung und hast ein oder zwei Kinder. Ja. Ja. Und er ist auch festgebunden, wie du gerade gesagt hast. Richtig, genau. Mhm. Aber unglücklich. Aber unglücklich. Du aber eigentlich nicht. Eigentlich. Aber das ist ja immer so, ne? Also man ist ja rational und man bedenkt dann ja, ne? Und wenn man Kinder hat, ist das alles nicht so einfach. Ja. Ne? Wie lange bist du jetzt in deiner jetzigen Beziehung? Ja, auch gut. 18 Jahre. Ach so, so lange schon. Ja. Dann ist die Beziehung ja fast schon gefolgt nach der damaligen, nach ja, der ersten. Genau. Mhm. Wobei natürlich ich dann den Mann, den ich jetzt ausgesucht habe, der sollte dann das Gegenteil von meinem ersten Freund sein. Ne? Wie ist denn der erste Freund? So vom Typ also, her. Also ja, wie er war, also zielstrebig, klug. Mhm. Hübsch. Ja, auch klar attraktiv, sicher, genau. Und das war, wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich nicht. Vom schönen Teller isst man nicht alleine, ne? Das heißt, dein jetziger Partner ist nun gerade kein Adonis, aber auch ein anständiger, netter Kerl. Ein guter Mensch, ja. Richtig. Er ist ein guter Mensch. Ja. Wir sind natürlich, also wir haben uns anders entwickelt. Also ich sag dazu auch immer antizyklisch, ne? Also ich bin schon so, dass ich sehr zielstrebig bin und auch viel Wert auf Weiterbildung lege und so. Und das ist mein Mann halt nicht, ne? Aber wir ergänzen uns halt, ne? Ja. Jetzt, damit ich mir ein richtiges Bild machen kann, wie lange seid ihr jetzt schon in E-Mail-Kontakt? Anfang Januar. Mhm. Geht denn von ihm so das Bestreben in die Richtung, dass ihr euch trefft? Ja. Wohnt ihr auch in der Nähe? Ja, das ist nicht weit. Also es wäre ganz einfach zu arrangieren. Ach klar, Und du hast jetzt ein bisschen einen Gewissenskonflikt, kann man das absolut sagen? Absolut, ja. Mhm. Nee, weil das ist natürlich auch so, dass man sich total... es gab dann so Flashbacks, ne, so wie das damals war und wir haben uns natürlich entwickelt, ne, also ich denke nicht, dass ich jetzt so bin, wie ich mit 15 war und er mit über 40 ja sicher auch nicht mehr, ne. Mit Sicherheit nicht, das ist ein anderer Mensch als den du damals kennengelernt hast. Gut, ja, aber das ist natürlich dann auch so, das ist irgendwo auch der Reiz und was natürlich auch ganz anders ist, einfach auch so, was er schreibt, ne. Also ich hatte halt immer eine lange Leitung, weil ich immer dachte so, ne, er ist unglücklich, du musst ihm helfen, ne, das Helfersyndrom, ne, bis dann irgendwie so Sprüche kamen, wo ich gedacht habe, der meint mich ja damit, ne. Hast du denn ein aktuelles Foto von ihm gesehen? Ja. Ja? Mhm. Nach wie vor dein Geschmack? Ja. Mhm. Sehr? Ja. Ja, also du würdest hier nicht von der Bettkante stoßen. Ich glaube, das ist nicht vordergründig. Also ich glaube, dass darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir einfach, ich denke, sehr ähnlich denken und sehr ähnlich ticken. Und es geht um mehr, ne? Als um eine sexuelle Attraktion. Also es ist so, dass ich mir habe Karten legen lassen. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der das macht, aber jetzt habe ich gesagt, und die Frau wusste von nichts, ne? Ja. Und da kamen Sachen, wo ich gesagt habe, Gott, nee, also da kann ich echt nicht mit leben. Also da ist natürlich schon viel mehr, ne? Was hat denn die Kartenlegerin gesagt? Ja, das ist... in meiner Beziehung nicht mehr lange läuft, ne? Also 2011 ist... Sagen alle Kartenlegerinnen. Ja, okay, ich weiß, du glaubst nicht dran, aber es ist... Ja, naja. Ne? Also da sind schon so Sachen, wo ich dann sage, ich weiß nicht. Und dass ich natürlich seine wahre Liebe bin, ne? Und dass ich so, dass er mich dann auf jeden Fall nicht in Ruhe lassen wird, ne? Mhm. Kleiner Exkurs, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, vor, ach, das ist 20 Jahre oder noch länger her, hat mir eine Kartenlegerin mal eine baldige Hochzeit vorhergesagt. Ja. Das war die erste Kartenlegerin, bei der ich war und seitdem auch die letzte. Und noch einige andere relativ absurde Sachen. Aber egal, das hat damit gar nichts zu tun jetzt. Ja, okay. Ich höre schon, dass es wirklich nicht nur eine körperliche Sache ist, sondern eine geistige Sache, ne? Eine tief geistige Sache. Ja, absolut. Mhm. Und du in einer gewissen Unzufriedenheit in deiner Ehe bist oder in deiner Beziehung bist. Ja. Ne? Eine gewisse Unzufriedenheit kann Routine. Und da kommt jetzt irgendwas ganz Neues und anderes und du hast das in Erinnerung von damals und das ist schillernder und Nee, ich glaub einfach, dass es auch so zwischenmenschlich einfach, ne? Also es gibt ja halt diese Seelenverwandtschaft, ne? Mhm. Und also ich glaube da einfach dran, und das ist schon besonders, ne? Also als Gesprächspartner ist er natürlich sehr wertvoll, ne? Meine Angst ist natürlich, ihn zu sehen, weil ich weiß, dass ich dann, ich sag ja mal, rückfällig werden könnte, ne? Und das möchte ich nicht. Ich möchte das meiner Familie nicht antun, ich möchte das meinem Mann nicht antun. Aber das ist halt so, dass ich da Du spielst mit dem Feuer im Moment. Ich weiß. Weiß dein Mann, dass du mit ihm Kontakt hast? Nein, natürlich nicht. Das wird alles nur verschärfen. Und da gibt es ja nur eine, es gibt nur zwei klare Wege. Ja. Der erste klare Weg ist, wenn du das nicht willst, so wie du es gerade beschrieben hast, dann musst du komplett den Kontakt abbrechen. Das möchte ich nicht. Dafür ist er, glaube ich, zu. Ja, das ist einfach viel zu. Ja, aber was willst du? Tja, das willst ist eine Weile. Willst du es noch eine Weile so hinhalten? Nee, ich denke dann auch immer, vielleicht ist es das, was vielleicht bereue ich das einfach, ne? Oder aber, es kann ja auch sein, nehmen wir mal an, du triffst dich einmal mit dem, dass du dann einfach mehr weißt. Es kann ja sogar sein, dass wenn du ihn triffst und dann mal so leibhaftig erlebst, dass ich enttäuscht bin, ne? Ja, vielleicht, dass eine Illusion zerplatzt. Das hoffe ich doch. Es könnte sein. Ja. Es kann aber auch das Gegenteil eintreten, dass du da sitzt und denkst, boah. Ja, es kann ja auch ihm gegenüber so, ne? Also wenn er mich sieht, dann sagt er auch. Genau, ne? Ganz genau. Also ich würde auf keinen Fall diesen seltsamen Zustand aufrechthalten, den du jetzt durchziehst. Das Komische ist ja, dass er dann immer schreibt, dass er 20 Jahre, ne, so, das ist dann immer, er hat immer an mich gedacht, ne? Also ich habe nicht an ihn gedacht. Das ist ja das Komische dran. Das kann sein, dass er dich damit locken will, es kann aber auch sein, dass es stimmt. Man weiß es nicht. Aber ist schon komisch. Aber dir ist ja klar, dass du jetzt allein durch diesen E-Mail-Kontakt deinen Mann auch schon hintergehst, ne? Das ist mir klar. Das ist dir klar. Ja. Aber ich denke, geistig hintergehe ich ihn schon, aber nicht körperlich. Nein, aber das ist, finde ich, gleichwertig. Manchmal ist das geistige Hintergehen noch schlimmer als das körperliche Hintergehen, finde ich. Aber das müssen wir gar nicht vertiefen. Es ist aber so, weil es einfach der erste Mann war und die erste Liebe war und er natürlich auch sehr manipuliert oder Menschen manipulieren kann. Er ist halt jetzt schon einer, der hat seine Karriere gemacht mit 1000 Umwegen, hat auch ein sehr hartes Schicksal, er hat eine sehr kranke Frau. Mhm. Das weiß ich auch alles, ne? Und ich denke einfach, dass er jetzt das sucht, wie er sich halt das Leben hat vorgestellt. Ne? Ich höre einfach aus dem, wie du sprichst und was du sagst, dass du dich über kurz oder lang mit dem treffen wirst. Ja. Weil du viel zu neugierig bist. Ja. So. Ja, war schon immer, genau. Ja, und dann musst du es auch machen. Und dann? Ja, dann muss man weitersehen. Das kommt darauf an, was dann passiert. Genau. Wie gesagt, es kann sein, dass du auf den Boden der Tatsachen gelandet bist. Es kann aber auch sein, dass irgendwas ganz Neues passiert. Ja, und es steht natürlich zu viel auf dem Spiel, ne? Ja, aber das ist das Spiel. Wenn du das nicht riskieren willst, dann musst du das jetzt alles abbrechen. Ja. Also, schwierig. Die Quadratur des Kreises gibt's nicht. Ja. Ja, klar. Also, triff dich mit ihm. Mhm. Wohlwissend, dass du wirklich mit heftigen Feuern spielst. Ja. Und dieses Treffen allein ist auch schon ein Hintergehen deinem Mann gegenüber. Genau. Du musst alles mit dir abklären und du musst auch irgendwie eine Entscheidung dann sehr bald fällen, was du willst. Sonst ist es einfach nicht fair deinem Mann gegenüber. Ich weiß. Ja. Das hat er auch nicht verdient. Er ist natürlich der Vater meiner Kinder, das ist gar keine Frage. Ne? Er ist auch ein guter Partner. Ne? Ja, und so darf man sich einem Menschen gegenüber nicht verhalten. Also es ist jetzt schon alles sehr wackelig, was du da machst, finde ich. Mhm. Du musst nur sehen, dass du schnell zu einer Haltung und einer Entscheidung kommst, finde ich. Wie immer die auch aussehen mag, die kann dir keiner abnehmen. Das musst du für dich in deinem Herz entscheiden. Ja. Liebe Nele, alles klar. Wie auch immer, viel Glück wünsche ich dir. Danke dir. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. und hier ist Jutta. Jutta ist 49. Hallo Jutta. Ja, hallo Domian. Hallo Jutta. So, ja, über was reden wir? Ja, eigentlich wollte ich mich bei dir bedanken. Was ist los? Du hast den Anstoß dazu gegeben, dass ich zum Zahnarzt gehe. Ach guck. Ja, und zwar war das im Januar 2009. Ja. Ganz am Anfang, so 3., 4. Da hattest du so einen Kandidaten da, der war 20 Jahre nicht beim Zahnarzt. Und ich bestimmt 10. Und da hast du so auf den eingeredet. Und da habe ich gedacht, der hat recht, du gehst auch. Ja. Ja, und so habe ich das dann gemacht. Ehrlich? Nur, ja. nur während des Zuhören, so hast du es für dich entschieden? Ja. Super, das ist natürlich ein toller Effekt, das freut mich. Ja, und ich denke, du hast immer so traurige Themen, da musst du doch auch mal so ein Erfolgserlebnis haben. Sehr gut, sehr gut. Also nach 10 Jahren bist du dann zum Friseur, sehr lustig, zum Zahnarzt gegangen. Ja, aber ich bin dann direkt in ein Klinikum gegangen. Ja. So, ich habe gedacht, so ein Zahnarzt, der macht das immer so peu à peu. Ja. Und du gehst jetzt hin und lässt das machen. Und was musste da alles gemacht werden? Ich habe 16 Zähne gezogen bekommen. Oh. Ich bin immer noch nicht ganz fertig, aber diesen Monat werde ich. Ne, das zieht sich also jetzt über ein Jahr hin. Ja. Und hast dann ein ganz neues Gebiss. Ja. Ein ganz neues Lächeln. Ja. Ja. Auch das musste erst wieder gelernt werden. Das glaube ich. Weil das ist ein guter Hinweis, weil die Leute, die schlechte Zähne haben, oder auch Mund und auch wissen, dass sie Mundgeruch haben, die versuchen ihren Mund immer zuzuhalten. Ja, genau. Ne? Und die lachen auch nicht. Da sind, die Zähne sind immer verdeckt beim Lachen. Die lächeln höchstens mal ein bisschen. Also jetzt kannst du wieder schallend lachen. Ja. Von Herzen. Ja. Bin ich echt froh drüber. War es denn dann so schlimm, die ersten Termine da, oder die ersten Eingriffe in der Klinik? Ich würde nicht sagen, dass die Eingriffe. Ich habe eigentlich nie Angst vor den Eingriffen. Ich habe immer Angst vor dem Zahnarzt. Vor der Person quasi. Vor dieses Dahingehen und in diesem Stuhl sitzen, und davor war meine Angst. Kannst du das? Die ist auch jetzt noch da, wenn in der Nebenkabine irgendwelche Bohrgeräusche sind oder Abschleifgeräusche, dann stellen sich bei mir die Arme, die Haare auf, ne? Hast du irgendwann mal schlechte Erfahrungen mit Zahnärzten gemacht? Ja. Ah, so mit 13, 14. Das ist meistens so bei Leuten, die eine Zahnarztphobie haben, dass die irgendwann mal heftig gequält worden sind und dann Angst, ihr ganzes Leben lang Angst haben. Bist du bei den größeren Behandlungen in Narkose gelegt worden? Nein. Nein, du hast es so tapfer ausgehalten. Ja, und war auch, ich habe immer gesagt, so, die Pflicht haben wir hinter uns, jetzt ist nur noch die Kür, ne? Ja, ja. Und das ist echt, jetzt gehe ich da gelockert hin, ne? Aber die ersten Male war schon ganz schön heftig. Damals, in der langen Zeit, als du nicht zum Zahnarzt gegangen bist, hattest du da eine Beziehung? Ja. Hat deine Beziehung dich denn nicht gedrängt, zum Arzt zu gehen? Ja, aber mich haben alle gedrängt, aber ich habe mich ja nicht drängen lassen. Für mich ist das immer so rätselhaft, dass die Partner nicht richtig Druck machen, denn der Partner muss das doch wirklich ekelhaft finden. Hat dein Partner dich gerne geküsst? Ja, also mir ist nichts Gegenteiliges aufgefallen, ne? Also, ne, irgendwie, wenn man sich das so vorstellt, also mir wäre das eklig. Ja, ich habe ja trotzdem Zähne geputzt, und das habe ich ja trotzdem gemacht, ne? Ja. Nur meine Zähne waren, ich hatte diesen Zahnhalskaries. Hattest du den starken Mundgeruch auch, weißt du das? Ja, ich sag mal, man selber riecht das. Ja, man selbst weiß es nicht so genau. Ertappst du dich heute manchmal dabei? Meine Zahnärztin hat gesagt, sie hat schon Schlimmeres gesehen. Ach so, naja gut. Aber ich fand schon das schlimm. Ja. Ertappst du dich manchmal dabei jetzt, dass du vorm Spiegel stehst und dich einfach so anlächelst und denkst, ach toll. Ja, eben auch, das soll man auch machen, wenn man dieses Lächeln wieder üben muss. Genau, ganz genau. Sind das so Implantate, die du jetzt hast? Oder wie ist das gemacht? Nein, ist so, ich habe teilweise Kronen und auch oben gar nichts mehr, ne? Mhm. Auch keine Implantate. Ist so ein... Also, ist ja noch nicht fertig. Ich habe immer noch ein Provisorium. Achso, und dann kommt oben ein Gebiss quasi. Ja. Ja. Mensch, das finde ich super. Hat natürlich wahrscheinlich auch eine Menge Kohle gekostet. Ne? Die Rechnung kommt noch. Die Rechnung kommt noch. Das ist natürlich heutzutage krass, weil die Krankenkassen das nicht mehr so übernehmen. Ja. Aber man tut es für die Gesundheit. Aber auch da muss ich sagen, ich bin ja in ein Klinikum gefahren und ich werde davon Studenten betreut. Achso. Das ist ein bisschen günstiger. Immer von derselben Studentin, ne? Ja. Aber die sind auch schon fast fertig. Ja. Da habe ich eine sehr gute Studentin erwischt. Sehr gute Idee. Gute Möglichkeit. Also die ersten Arbeiten hat die Zahnärztin gemacht. Ja. Und danach die Studentin. Ah, verstehe. Also Jutta, Gratulation. Und ich freue mich, dass wir das haben so ein bisschen anschieben können. Ja. Bei dir die Entscheidung. Und, ich habe gedacht, der geht, du gehst auch. Ich weiß ja nicht, ob der Mann gegangen ist. Ne? Ich hoffe es. Mit dem du damals gesprochen hast. Also jetzt musst du alles Lachen nachholen, was du in all den Jahren unterdrückt hast. Ja, das werde ich machen. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Sonja. Die ist 32. Guten Morgen, Sonja. Hallo, Domia. Hallo, Sonja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich mich immer in die falschen Männer verliebe. Ach, du Armes. Woran liegt das? Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich dich wohl nicht anrufen. Also ich glaube, es liegt eigentlich daran, dass ich so einen Hang dazu habe, mir Männer auszusuchen, die nicht einfach sind. Ich weiß das im Grunde genommen schon im Voraus. Was ist denn das so für ein Typus von Mann, in den du dich verliebst? Es ist immer das genaue Gegenteil von mir. Es sind immer Männer, die ein Leben führen, was ich nicht führe, die immer sehr frei sind, sehr kreativ sind. Oft sind es halt Musiker oder in irgendeiner Art und Weise so... Künstler? Genau. Was machst du? Ich arbeite im Büro. Im Büro, also ein ganz normales bürgerliches Leben. Und Job, ganz normales Leben, ja. Und da suchst du dir natürlich ein Klientel von Männern aus, die sind dann eher bunte Vögel. Ja. Und mit all den Vor- und Nachteilen. Das Problem ist halt immer, dass es ist immer so, dass es psychisch total belastend ist. Hm. Ich suche mir grundsätzlich Männer aus, die mich schlecht behandeln. Nicht im Sinne von körperlicher Gewalt, sondern eher von psychischer Gewalt, um es mal so auszudrücken. Hast du im Moment einen Freund? Nein. Es gibt jemanden, in den ich verliebt bin. Wieder ein Künstler? Ja. Ja. Und das ist jetzt quasi so, dass das wie nennt man das so, der Gipfel von von allem, was ich bis jetzt erlebt habe. Warum? Also ihr seid, du bist bisher nur verliebt, also es gibt noch keinen wirklichen Kontakt oder... Doch, wir kennen uns jetzt irgendwie seit 8 Monaten. Ach so. Und wir sind uns auch schon näher gekommen und... Und der Gipfel besteht worin? Der Gipfel besteht darin, dass es sich in einer Art Besessenheit ausartet. Je mehr der Mann mir das Gefühl gibt, dass er mich nicht will, desto mehr halte ich daran fest. Ah. Verstehe. Und es ist einfach schlimm. Und machst dich selbst immer kleiner. Genau. Und wirst wahrscheinlich von ihm durch dieses Verhalten, wegen diesem Verhalten verachtet. Das weiß ich noch nicht mal so sehr. Das ist ja das Problem. Also eine Weile findet er es wahrscheinlich ganz schmeichelhaft, aber letztendlich verachtet man immer das, was sich einem so klein macht gegenüber. Ich verstehe das sogar und das ist ja das Schlimme daran. Ich würde jedem meiner Freundinnen sagen, du bist bescheuert, was du da machst, das ist nicht in Ordnung. Und auch meine Freundinnen sagen zu mir... Also er signalisiert dir, dass er eigentlich nicht interessiert ist an dir? Nein. Nein. Es ist so ein Zwischending. Also wir verbringen Zeit miteinander wie ein Pärchen, ja. Mhm. Wir telefonieren jeden Tag, wir schlafen zusammen in einem Bett. Mhm. Es ist, als wären wir zusammen. Ja. Und dann ist es aber so, dass ich ihm das gesagt habe, was ich für ihn empfinde, dass ich halt nicht seine platonische Freundin sein möchte und er sagt mir darauf keine Antwort. Stattdessen kommt dann, ja, es ist alles schwierig, schwierige Situation und er sagt halt, ja, ich habe ihn damit überfahren. Ich weiß, dass das eine Lüge ist. Ach so, das heißt, ihr habt keinen Sex? Nein. Noch gar keinen Sex gehabt? Nein. Auch keine Zärtlichkeit? Doch, am Anfang schon und dann hatten wir halt einen riesigen Streit, weil ich halt rausgefunden habe, dass er in bestimmten Dingen nicht ehrlich zu mir war und anstatt diese Sache abzubrechen, habe ich halt wieder daran festgehalten, weil ich einfach der Meinung war, ich bin so verliebt in diesen Mann, das ist mein Seelenverwandter, das ist der Mann meines Lebens. Wie erklärt er dir denn, dass ihr keinen Sex habt? Gar nicht. Er sagt mir dann, als ich ihm sage, okay, ich will nicht deine platonische Freundin sein, kommt keine Antwort, außer dieses, ich kann dir ja jetzt nicht Ja oder Nein sagen. Hat er vielleicht eine andere Frau noch? Er trifft andere Frauen hinter meinem Rücken, das weiß ich. Und er denkt, dass ich das nicht weiß. Ach so. Aber du willst unbedingt mit ihm eine Beziehung haben und willst unbedingt von ihm geliebt werden, obwohl er sich komplett, also nicht komplett, aber sehr sperrig verhält, sagen wir es mal so. Nicht komplett anders, aber sehr sperrig verhält. Ja und nein. Ich weiß auch, dass eine Beziehung ja gar nicht funktionieren würde, weil die Basis von Vertrauen überhaupt nicht da ist. Für mich ist vielmehr das Problem, dass ich immer wieder dieses Muster habe, dass ich mich in Männer verliebe. Das ist, ich glaube auch, dass das Problem, Sonja. Das Problem werden wir jetzt gerade hier nicht mehr lösen können. Ich weiß. Aber wir werden dich nochmal zurückrufen. Das ist wirklich in der Tat eine Sache, da musst du der Sache musst du nachgehen. Weil du wahrscheinlich immer und immer wieder in dieselbe Falle tappst. Mhm. Und immer wieder unglücklich wirst. Ja. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Du legst bitte auf und Magdalena ruft gleich an. Danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Gundel Blendin und wir sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wieder da, weil Montag Rosenmontag ist. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, manchen ein verlängertes Wochenende und sage Tschüss bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.